Okay. Ja, dann bedanke ich mich für die Anmoderation. Ja, und würde ganz gerne anfangen mit einem Zitat aus der Krise, was inzwischen schon gut 20 Jahre alt ist, formuliert von Ernst Lohoff im Jahr 2000. Und zwar hat er schon damals festgestellt, schlägt er von privaten Sorgen eh schon reichlich gebeutelte Zeitgenosse unvorsichtigerweise seine Tageszeitung auf, so schwappt augenblicklich eine ganze Menetekel-Flut über ihn hinweg. Und der Befund damals war, dass die Ballung von auf den ersten Blick unzusammenhängenden Krisensymptomen, mit denen man heute konfrontiert sei, historisch einmalig wäre. Und wenn man jetzt zurückschaut vom Standpunkt ein Vierteljahrhundert nach dieser Bemerkung, ist man fast geneigt, ihm zuzuseufzen, ach, wie gut wir es damals hatten. Inzwischen ist es auch längst kein Alleinstellungsmerkmal, irgendwelche radikaler Gesellschaftskritik zu diagnostizieren, dass eine krisenhafte Umbruchsära anstehen könnte, sondern es ist in letzter Zeit sehr viel zu lesen gewesen in diversesten Medien von eben solchen Prognosen. Ich werde mich im Verlauf meines Vortrags verschiedenfach auf einen Essay beziehen, der vor nicht langer Zeit im Spiegel erschienen ist und der in meiner Meinung nach ziemlich symptomatisch für vieles ist. Und zwar ist es ein sehr langes Stück und formuliert darin wird die Frage, wie die Gesellschaft es eigentlich aushält, was gerade mit ihr geschieht. Wie verkraftet sie die Gewissheit, dass die Bedingungen, unter denen sie existiert, jetzt erst einmal schlechter werden für Jahre, für Jahrzehnte? Die Störungen im Betriebsablauf werden zunehmen. Die von fossilen Energien befeuerte Lebensweise wird sich über kurz oder lang selbst in Frage stellen. Der Autor macht hier die auftretenden Verwerfungen vor allem am Klima fest. Und es ist eine ziemlich düstere Diagnose, zu der er kommt. Und er breitet dann ein paar Informationen und Daten zum bereits erreichten Stand der Erderhitzung aus und erklärt dann dazu. Sie bedeuten, dass die Mehrzahl der Korallenriffe sterben werden und mit ihnen die Ökosysteme, die sie nähren und von denen hunderte Millionen Menschen leben. Sie bedeuten, dass Hitzewellen sehr viel häufiger werden, dass Dürren sich intensivieren, und zwar fast überall auf dem Planeten, dass Millionen Menschen mehr chronische Wasserknappheit droht, dass Getreideernten häufiger verdorren und weggeschwemmt werden oder beides im selben Jahr. Sie bedeuten, dass Dutzende oder Hunderte Millionen von Menschen zur Migration gezwungen sein werden. Dazu kommt noch das Artensterben. Die Welt wird rasant karger, ärmer an Tieren, an Vielfalt, an Leben. All das ist nicht mehr zu ändern. Ich möchte später noch ein bisschen darauf eingehen, welche Folgerungen der Autor dann zieht. Das wird auch vor allem der Punkt sein, wo der große Dissens entsteht. Fürs Erste würde ich mich damit begnügen, die dort aufgestellte Liste noch ein wenig zu erweitern. Meinen Vortrag möchte ich dabei in zwei Teile gliedern. Der erste spielt so ein bisschen auf einer phänomenologischen Ebene, also stellt vor allem empirische Befunde vor und teils Interpretationen derselben durch verschiedene Medien oder auch Wirtschaftswissenschaftlerinnen. Der zweite Teil soll ein bisschen den Versuch wagen, eine krisentheoretische Begründung dafür zu liefern, was gerade auftritt, wobei schon vorweggenommen sein soll, dass da keine geschlossene theoretische Argumentation erfolgen wird, sondern das Ganze eher ein bisschen thesenhaft an verschiedenen Beobachtungen und Wertungen vorgenommen werden soll. Wie erwähnt, gibt es eben verschiedene gegenwärtig auftretende Symptome, die auf einen tieferen Krisenprozess hindeuten. Wie beim Spiegelautor schon erwähnt, hat man natürlich das auch medial sehr dominante Thema des Klimawandels bzw. der Erderhitzung. Wir haben dazu noch das Artensterben, was, glaube ich, in seiner vollen Dimension hin und wieder noch unterschätzt wird, weil da ein Punkt erreicht ist, den man zuletzt vor 66 Millionen Jahren hatte, was eins der großen fünf Massenaussterben in der planetaren Geschichte dargestellt hat. Und nach den Zahlen der Weltnaturschutzunion liegt der Faktor, mit dem Arten aktuell aussterben, ungefähr bei dem 100- bis 1000-fachen, was ohne menschlichen Einfluss der Fall wäre. Und konkret bedeutet es, dass jeden Tag 380 Tier- oder Pflanzenarten für immer von diesem Planeten verschwinden. Auch schon angedeutet im Spiegeltext sind die Süßwasserengpässe, die sich in diversen Weltregionen abzeichnen, wie auch der Verlust fruchtbarer Ackerböden oder die häufiger auftreten oder die gesteigerte Wahrscheinlichkeit des Missernten auftreten. Was ebenfalls, finde ich, ein ganz erschreckender Befund ist, ist so ein bisschen, was die Plastikvermüllung der Meere angeht. Ne, gibt es vor allem 5 sehr große Plastikinseln, die herumschippern. Die größte davon, der sogenannte nordpazifische Müllstrudel, hat die monströse Fläche von 1,6 Millionen Quadratkilometern erreicht, was in ungefähr der Größe Mitteleuropas entspricht. Also fraglich ist da, inwiefern noch von Inseln geredet werden sollte. Es nimmt zunehmend kontinentale Ausmaße an. Zusätzlich haben wir durch diese ganze Zurückdrängung des Wildlebens eine gesteigerte Zoonosengefahr. Beispielsweise bei der Covid-19-Pandemie ist gut vorstellbar, dass da das Ausmaß, in dem Wildleben zurückgedrängt worden ist, ein Faktor gewesen ist, der da die Zoonose begünstigt hat, also das Überspringen in dem Fall eines Virus von Tieren auf Menschen, geht auch umgekehrt. Und da ist eben die Wahrscheinlichkeit höher, je dichter die Lebewesen aufeinander sind. Und auch ein meiner Meinung nach noch recht stark vernachlässigtes Problem, was sich aber auch seit geraumer Zeit abzeichnet, ist der Phosphormangel, wo es darum geht, dass es ein elementarer Bestandteil bei der Landwirtschaft ist und eben als Düngematerial bislang nicht zu ersetzen. Und man eben ja auch hier die Situation hat, dass sich eine Knappheit abzeichnet. Während all das eigentlich schon beunruhigend genug ist und auf eine schwere Verwerfung hindeutet, möchte ich aber auch noch ein bisschen auf die ökonomischen Krisenphänomene eingehen, die auch eine ziemlich eindeutige Sprache sprechen. Und zwar hat das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen in diesem Mai, im Mai 2022 vermeldet, dass erstmals in der Menschheitsgeschichte die, Zitat, erschütternde Marke von 100 Millionen Menschen überschritten worden ist, die vor Verfolgung fliehen, Menschenrechtsverletzungen, Gewalt oder Konflikten. Also wichtig in diesem Zusammenhang ist eben, dass bei dieser gewaltigen Zahl von 100 Millionen noch gar nicht Leute erfasst sind, die wegen ökonomischer Bedingungen ihre Heimat verlassen. Und es ist auch noch nicht erfasst, was da an Leuten dabei ist, die wegen klimatischer Bedingungen ihren bisherigen Standort aufgeben müssen. Erschwerend kommt da hinzu, dass der Begriff des Klimaflüchtlings nicht eindeutig definiert ist. Und so erhält man dazu relativ schwankende Angaben, aber die Größenordnungen, in denen es sich bewegt, werden auch nochmal auf zusätzliche ungefähr 50 bis 150 Millionen Menschen geschätzt. Und es gibt seriöse Prognosen, die davon ausgehen, dass bei einer Erderhitzung von 3 Grad, was nach aktuellem Stand nicht so unwahrscheinlich ist, dass man diese Marke irgendwann auch einreißt, bis zu 3,5 Milliarden Menschen unter extremer Hitze leiden werden und auch dort Erdregionen zunehmend unbewohnbar werden, sodass als Option eigentlich nur bleibt, sich nach anderen Orten und Regionen umzuschauen. Hinzu kommt der Aspekt, dass neben all diesen Superlativen, die in negativer Hinsicht gerissen werden, auch die globale Verschuldung auf einem Rekordhoch angekommen ist. Wir haben 3,4 Milliarden Menschen, die in Armut leben. Gleichzeitig auch das sehr beunruhigend, hat die Zahl der Hungernden weltweit über die letzten Jahre ziemlich drastisch wieder zugenommen. Also haben wir da jetzt ungefähr 10% der Weltbevölkerung, die betroffen sind. Und auch ein großer Aspekt ist, dass es in vielen Bereichen der Welt eine strukturelle Verelendung festzustellen ist, die bis zur völligen Dysfunktionalität eines Staats hinreicht. Denk mal, ein dramatisches Beispiel ist Afghanistan, wo nach dem Abzug der US-Streitkräfte eben eine Terrorgruppe die Regierung gekapert hat und gerade für Frauen im Land die Situation sich um Jahrzehnte verschlechtert haben dürfte. Vor diesem Hintergrund spricht der Philosoph und Dramaturg Fabian Scheidler, der ziemlich interessante Ansätze vertritt teilweise, von einer Krise des Lebens auf der Erde. Und angesichts der vorhandenen Evidenz finde ich es relativ schwierig, diesem Befund zu widersprechen. Also das wäre was, was ich mir in dem Fall auch aneignen würde. Jetzt, wie eingangs angedeutet, hat so eine Gemengelage natürlich erhebliche psychische Effekte auf alle, die sich damit auseinandersetzen. Ich zitiere nochmal aus dem Spiegel-Essay, wo er sich selbst die Frage stellt, was ihm noch Hoffnung macht. Und seine extrem pessimistische Aussage ist ehrliche Antwort: nichts. Nichts macht mir Hoffnung darauf, dass wir die notwendige Transformation unserer aller Leben schnell genug schaffen, um eine katastrophale Erderhitzung einzudämmen. Es geht dann noch eine Weile lang so weiter. Das ist eine Haltung, die ich für hochproblematisch halte, wo ich im Verlauf des Vortrags auch nochmal drauf eingehen werde. Das andere, was ganz interessant ist, ist, dass er dann folgert, dass hoffnungslos keine akzeptable politische Haltung sei, aufgeben keine Option, Klimakrisenbefassung setzt, wenn schon keine Hoffnung, so doch zumindest eine Hoffnungsfiktion voraus. Und im Wesentlichen schildert er in seinem Beitrag dann, warum ihm das nicht so ganz gelingen mag. Bei anderen klappt es mit der Hoffnungsfiktion ganz gut. Und in diesem Sinne möchte ich kurz eine Aussage vorlesen, die Isabel Schnabel, eine EZB-Direktorin und frühere Wirtschaftsweise, also Beraterin der Bundesregierung in wirtschaftspolitischen Fragen, in einem Interview gegeben hat, wo sie gefragt worden ist, ob sie glaubt, dass das mit dem Wachstum der Wirtschaft ewig so weitergehen kann, vor dem Hintergrund eben all dieser Problembereiche. Und die in mehrfacher Hinsicht bemerkenswerte Antwort darauf ist, dass sie glaubt, ja, es geht. Der Punkt ist ja der, dass wir besser werden. Und wir entwickeln Technologien, mit denen wir, also ich meine, das ist ja im Begriff, Ökonomie heißt ja Haushalten, das heißt mit knappen Ressourcen umgehen. Das heißt, die Ökonomie ist eigentlich prädestiniert dafür, mit diesem Problem der knappen Ressourcen umzugehen. Das heißt, man braucht Innovation und kluge Köpfe, die neue Technologien entwickeln, die einem helfen, mit weniger Ressourcenverbrauch Dinge zu produzieren oder was auch immer. Die grüne Wende ist ein Wachstumsprogramm. Das ist unsere wichtigste Möglichkeit, aus der Wachstumsschwäche, die wir hatten, herauszukommen, neue Technologien zu entwickeln. Das Interessante an dieser Aussage ist natürlich, dass es da ein Vertrauen auf die ganze Innovationskraft gibt. Und besonders bemerkenswert ist meiner Meinung nach darin der Aspekt, dass hier Wirtschaften definiert als den Umgang mit knappen Ressourcen. Und tatsächlich ist es, würde ich sagen, eine relativ anerkannte Definition, zumindest ja, in großen Teilen der Gesellschaft. Ich habe einmal die Definition aus dem Brockhaus oder der Brockhaus-Enzyklopädie herausgesucht, die sagt, Wirtschaft dient innerhalb des menschlichen Daseins, der materiellen Erhaltung und Sicherung des Lebens des Einzelnen oder einer Vielheit von Menschen. Oder auch bei der Wikipedia, wo es heißt, unter Wirtschaften werden alle menschlichen Aktivitäten verstanden, die mit dem Ziel einer bestmöglichen Bedürfnisbefriedigung planmäßig und effizient über knappe Ressourcen entscheiden. Also in all diesen Ansätzen scheint so ein bisschen die Vorstellung auf, dass einmal das Wirtschaften die menschlichen Lebensgrundlagen absichern soll und dass es effizient mit Ressourcen umgeht. Da möchte ich mal vorwegnehmen, dass es in einem relativ konträren Verhältnis zu der hier vertretenen Position steht. Und um so eine kleine Widersprüchlichkeit darin festzumachen, wäre zum Beispiel der einfache Befund, dass während man diese fast 900 Millionen Menschen hat, die weltweit an Hunger leiden. Ein Drittel der global produzierten Lebensmittel auf der Müllhalde landet. Also hier wäre nicht eine Knappheit im stofflichen Sinn das Ausschlaggebende, sondern es wäre in dem Fall ein Verteilungskonflikt. Und man kann wohl davon ausgehen, dass es ein entsprechendes Bedürfnis nach Nahrungsversorgung gäbe. Aber eben die Allokation funktioniert in diesem Fall nicht. Ebenfalls interessant ist, dass es zwar über die vergangenen Jahrhunderte ganz extreme Effizienzsteigerungen in der Produktion gegeben hat, dass aber all das so ein bisschen in der Schwebe ist, dadurch, dass zwar die einzelne produzierte Ware in verschiedenen Segmenten immer effizienter hergestellt werden kann, aber durch die schiere Menge, die produziert wird, diese Einsparungseffekte wieder nivelliert werden. Und das lässt sich in relativ beeindruckenden Zahlen, schlägt es sich nieder. Und nach Angaben der Vereinten Nationen wurde der Erde 2017 erstmals mehr als 90 Milliarden Tonnen Rohstoffe entnommen. Und da haben wir eine glatte Verdreifachung gegenüber dem Wert von 1970. Das wäre auch ein relativ wichtiger Gedanke bei dem Vortrag hier, dass man die Klimakrise als beherrschendes Thema natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung schon platziert hat und das hier auch natürlich ein brutales Problem ist, was als Brandbeschleuniger noch in Wechselwirkung andere Krisen sehr deutlich verstärkt. Aber ich sag mal, die Probleme vom menschlichen Naturverhältnis in der Gegenwart hören leider nicht nur bei CO2-Bilanzen auf, sondern gerade dieser immense Rohstoffhunger der Produktion ist ein weiterhin ungeklärtes Problem. Wie genau das sich abspielt mit diesem Zunichtemachen von Effizienzsteigerungen durch ein Mehr der Warenproduktion, lässt sich ganz gut an der deutschen Autoindustrie feststellen. Es ist einer der Sektoren, bei dem, also der motorisierte Individualverkehr, bei dem es über die vergangenen Jahrzehnte nicht gelungen ist, irgendwelche positiven Einspareffekte beim CO2-Ausstoß zu erreichen. Und da haben wir das Phänomen, dass das einzelne Fahrzeug als solches zwar durchschnittlich deutlich schadstoffärmer fährt und hergestellt wird als Vorgängermodelle, aber dadurch, dass der Motorisierungsgrad, also der Anteil von Leuten, die ein Auto haben und fahren, einen historischen Höchststand erreicht hat, werden diese Effekte zunichte gemacht. Dazu hatten wir zum Beispiel im Jahr 2000 523 Pkw auf 1000 Einwohnerinnen. Innerhalb von 20 Jahren hat sich dieser Grad auf 580 Pkw gesteigert. Und dazu stellt sogar das Umweltbundesamt, also offizielle Regierungsquelle, fest, dass es mit mehr Pkw-Verkehr den Fortschritt aufhebe. Es bewegt sich meines Wissens nach nicht in den allergrößten Bereichen, dass da eine Steigerung stattfindet, aber allein, dass keine Minderung erfolgt, ist natürlich ein großes Problem. Und ja, also ein Kernproblem ist allgemein der extrem hohe Motorisierungsgrad. Es gibt da auch eine Studie, die sich auf die Lage in Baden-Württemberg bezieht, die Neue Mobilität heißt, ist ein bisschen älter. Aber da steht drin, dass wenn man dieses 1,5-Grad-Ziel wirklich maximal ernst nehmen wollte, dann bräuchte es im Prinzip eine Reduzierung des Pkw-Aufkommens um 85%. Was als politische Forderung wahrscheinlich Selbstmord wäre. Aber ja, das ist natürlich immer die Frage, was wäre angebracht und was ist wirtschaftlich umsetzbar. Interessant ist, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kürzlich in einem Interview mit der Taz angekündigt hat, dass man gerade eine Kursänderung vollziehe. Es geht nicht mehr um ein blindes Wachstum, sondern darum, gezielt Investitionen, private und staatliche, in den Aufbau einer grünen Wirtschaft zu lenken. In klimafreundliche Innovationen, wir nennen das transformative Angebotspolitik. Also hier hat man fast schon den Eindruck, dass gewisse Begrifflichkeiten, die so im webkritischen Spektrum wie das blinde Wachstum oder die Transformation aufgegriffen worden sind. In der Konsequenz meint es natürlich aber auch was ganz anderes. Also klar ist für Habeck weiterhin, dass die Märkte bessere und ökologisch werthaltigere Produkte nach vorne bringen sollen, was offenbar durch staatliche Regulierung erfolgen soll. Und weiter, das ist jetzt nicht im Interview mit der Taz, sondern entstammt einer Pressekonferenz vom Januar 2022, als ein Klimabericht vorgestellt worden ist, wo auch Journalisten Fragen nochmal entgegnet hat, zu sagen, wir verzichten auf die Idee vom Wachstum, heißt irgendwann, wir verzichten auf die Idee von Fortschritt. Und in diesem Zusammenhang hat Habeck auch eine, also dem anwesenden Publikum, eine Grafik mit zwei Kurven präsentiert. Die eine geht nach oben und zeigt das Wachstum der Bundesrepublik, die andere geht nach unten und zeigt die CO2-Bilanz. Und Habeck folgert daraus, dass es möglich ist, also diese Entkopplung, das sehen Sie ja. Jetzt ist an dieser Aussage insofern was dran, dass wenn man auf diese Zahlen guckt, ja, tatsächlich 1990 der Verbrauch noch deutlich höher lag und man seitdem eine Reduktion von ungefähr einem Drittel hat, was ja immerhin auch recht beachtlich ist. Womit sich ja die Frage stellt, kann der Kapitalismus doch das Klima retten? Es wäre ja fast wünschenswert, so als Theoretiker, wenn man mit den düsteren Prognosen falsch liegt und es doch einfachere und unkompliziertere Lösungen gibt, als man sich vielleicht erhoffen mag. Das Problem ist, dass hier auch empirisches Material vorliegt, was so ein bisschen Wasser in den Wein gießt. Einerseits hat man natürlich weiterhin die global extrem ernüchternde Bilanz. Also hier hat man den globalen CO2-Ausstoß seit 1960 bis 2021. Man hat eigentlich bis auf die pandemiebedingten Lockdowns und die damit zusammenhängenden Einbrüche einen kontinuierlichen Aufwärtstrend. Und wir haben hier auch markiert 1995 die erste Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Also seitdem ist dieses große Kernproblem auch ganz offiziell in den Fokus politischer Bemühungen gerückt. Aber die entsprechenden erhofften Effekte haben sich so noch nicht realisieren lassen. Jetzt insbesondere seit der jüngsten Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh in Ägypten wurde so zum Beispiel von der FAZ, aber auch von vielen anderen Medien immer das Bild verbreitet, dass es so die großen Vorreiternationen gibt, zu denen natürlich auch Deutschland gezählt wird. Und Bremserländer, die eben verhindern, dass es da nennenswert zu Fortschritten kommt. Aber auch das ist so ein bisschen eine fragwürdige Darstellung, weil auch beim CO2-Verbrauch nach Kopf, das ist hier der Datenstand von 2021, ist in Deutschland noch nicht so rühmlich, belegt da eine Spitzenplätze innerhalb der EU, ist nach dieser Statistik auch noch vor China, was ja immer als Negativbeispiel erhalten muss, was natürlich mit der extremen Bevölkerungszahl zusammenhängt, dass dort die absoluten Emissionen sehr hoch sind. Aber aktuell ist eben noch der Stand, dass man in Deutschland bei ungefähr 8 Tonnen liegt. Der globale Schnitt pro Kopf wären 4,7 Tonnen. Und bei der gegebenen Bevölkerungszahl ökologisch vertretbar wären nach Zahlen, von denen ich nicht genau weiß, wie sie entstanden sind, ungefähr 2 Millionen. Aber da hat man eben auch noch eine ziemlich große Diskrepanz. Erschwerend kommt jetzt hinzu, dass es verschiedene Auswertungen gibt, die untersucht haben, wie funktioniert es denn mit der Entkopplung von Wachstum und Ressourcenverbrauch auf globaler Ebene? Ist da eine Entkopplung realistisch? Welche Anzeichen gibt es, dass das gelingen kann? Und die Beweise, dass das Ganze wirklich gut geht, sind ziemlich mau. Es gibt eine Metastudie des Wiener Instituts für Soziale Ökologie, waren, glaube ich, 16 Forschende daran beteiligt, die 11.500 wissenschaftliche Publikationen durchleuchtet haben und dann 835 Volltexte von empirischen Studien analysiert haben. Und der Befund dabei ist, dass sie keine überzeugenden Beweise für eine absolute Entkopplung im erforderlichen Umgang finden konnten, bestenfalls uneindeutige Ergebnisse. Dabei ist einer der vorgetragenen Kritikpunkte in dieser Metastudie eben, dass bei dem vorhandenen Studienmaterial die Möglichkeit einer grundlegenden Inkompatibilität zwischen Wirtschaftswachstum und systemischer gesellschaftlicher Veränderung, um die Klimakrise anzugehen, nur selten in Erwägung gezogen wird. Dieser Befund ist kein ganz singulärer. Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt eine Forschungsgruppe an der Universität Helsinki, die ebenfalls vorhandene Fachartikel ausgewertet hat und zu dem beunruhigenden Ergebnis kommt: In Abwesenheit belastbarer Beweise basiert das Ziel der Entkopplung teils auf Glaube. Noch etwas deutlicher wird das Europäische Umweltbüro. Da muss man ein bisschen aufpassen, also das ist keine offizielle Behörde oder sowas, sondern hat durchaus einen aktivistischen Background, halte aber die Darstellungen für fundiert. Da gibt es eine gut 80-seitige Untersuchung, die sich eben mit der Entkopplung auseinandergesetzt hat, wo nicht nur festgestellt wird, dass es aktuell keine empirische Evidenz für die Möglichkeit einer solchen Entkopplung gäbe, sondern zudem gesagt wird, es erscheine unwahrscheinlich, dass eine solche Entkopplung in Zukunft geschehen wird. Dabei wird das Ganze verglichen tatsächlich mit dem Vorhaben, einen Baum mit einem Löffel zu fällen, wo die Erfolgswahrscheinlichkeit extrem gering und wenn überhaupt nur nach einem sehr, sehr langwierigen, schmerzhaften Prozedere denkbar wäre. Vor diesem Hintergrund wird die wachstumsorientierte Klimarettung als extrem riskante und unverantwortliche Wette angesehen und auf diese Entkopplung zu setzen, erscheine weniger als Gelegenheit, denn als Drohung. Jetzt ist natürlich die Frage noch unbeantwortet, wie kommt es dann, dass Deutschland die Emissionen seit 30 Jahren in der Tendenz gesenkt hat und trotzdem Wachstum stattfindet? Und da macht das Europäische Umweltbüro eben eine Externalisierung fest als einen Haupttreiber, dass zum Beispiel Probleme wie besonders schadstoffreiche und umweltbelastende Produktion bisweilen einfach von Staaten mit nominell niedriger CO2-Bilanz in Staaten mit höherer CO2-Bilanz verlagert würden. Also hat man eben diesen Effekt, dass man vielleicht innerhalb eines definierten Territoriums eine saubere Bilanz vorweisen kann, aber eben, dass diese Entkopplung auf globaler Ebene möglich ist, was ja für den Schutz der Lebensgrundlagen eine ziemlich wichtige Voraussetzung wäre, ist eben Stand jetzt ein frommer Wunsch und eine Hoffnung. Demnach heißt es dort, dass geboten sei, nach Alternativen zu grünem Wachstum zu suchen. Und tatsächlich erscheint vor diesem Hintergrund es ein bisschen so, dass es im Grunde zwei binnenkapitalistische Perspektiven gibt, wie sich diese fundamentale Krise weiterentwickeln kann, beziehungsweise welche Bewältigungsstrategien man ihr entgegenbringt. Und das wären Abschottung und Ignoranz, beziehungsweise Zerstreuung. Ich habe schon eingangs angedeutet, dass es noch zu einem gravierenden Dissens zu den Einschätzungen im Spiegel kommen wird und möchte jetzt ausführen, was ich das Erschreckende daran finde. Und zwar hat sich der Autor mit einem von ihm sogenannten Futuristen und Klimakrisentheoretiker getroffen, der Alex Steffen heißt. Und der erklären soll, wie findet man noch einen Platz in dieser Welt. Und der dann ausgiebig zitierte Steffen ist ein Befürworter eines Konzepts, was er Ruggedization nennt, also die Abhärtung der Gesellschaft und des Lebens, um den Kern dessen zu bewahren, was vorher da war. In diesem Sinne lautet der Vorschlag des Herrn, dass Gesellschaften und Regionen sich darauf vorbereiten sollten, klimarobuster zu werden, was für viele bedeutet, die es eben sich leisten können, umzuziehen, aber wohin? Im Spiegel heißt es dazu, die meisten Menschen leben nicht in stabilen Verhältnissen. Leider gibt es nicht genug halbwegs klimarobuste Orte. Da ist ein Flaschenhals. Da kommt dann was ins Spiel, was wahrscheinlich als Pragmatismus verstanden werden soll. Und das ja, wird hier relativ unverblümt auch so ja, dargelegt in einer ja, irgendwie auf krude Art erfrischend ehrlich. Und zwar heißt es dann, man kann es auch so sagen, rette sich, wer kann, aber nicht jeder kann. Steffen sagt, ohne Triage werde es nicht gehen. Triage, das Wort haben alle in der Pandemie gelernt, bedeutet zu entscheiden, was eine Chance hat und was man aufgibt oder wen. Es wird dann ausgeführt, dass es weiterhin vermutlich Wohlstandszentren geben wird. Als Beispiel wird Manhattan genannt, von dem es dann im Zitat heißt, dass es Orte sind, in denen sich Geld, Macht und Kultur konzentrieren und die werden um fast jeden Preis verteidigt. Ja, nun hat das Ganze ja durchaus Komponenten einer zutreffenden Gegenwartsbeschreibung. Also es gibt ja schon mehrere Millionen Klimaflüchtlinge, die tatsächlich systematisch ausgegrenzt werden. Das heißt, einerseits diese Folgen der Erderhitzung sind gar nicht in irgendeiner fernen Zukunft zu verorten. Und auch die Abschottung ist ja nichts, was nicht ohnehin schon stattfinden würde. Aber ich finde, es zeugt trotzdem von einer relativ erschreckenden Diskursverschiebung, wenn in einem Leitmedium ziemlich unverblümt das Konzept der sozialen Selektion beworben wird. Ungefähr so, als wäre das Boot eben voll. Und in diesem Zusammenhang, ja, interessant wäre vielleicht, dass ohnehin ja die EU-Außengrenze schon die tödlichste der Welt ist, also dieses Abschottungskonzept so schon Anwendung findet. Es ist natürlich ein ziemlich krass zynisches Menschenbild, was sich dahinter verbirgt. Der Essay nimmt dann eine etwas verblüffende Wendung, weil der Autor am Ende ja, sich doch noch von seinen sehr deprimierenden Gedanken ablenken kann. Er besucht eine Breakdance-Vorstellung und erlebt einen Moment des in der Welt Seins, Momente des Unwissens, der Überraschung. Und in diesem Moment fühlt er sich auch für einen Augenblick gut, weil die Befassung der Überwältigung und ein Umgang damit, der nicht lähmt, beglückt. Und das sei zwar noch keine Strategie, aber ein Trost. Also was sich hier feststellen lässt, ist einmal, dass ja, hier ein Bewusstsein entstanden ist über die verschiedenen drohenden ökologischen Verwerfungen oder schon verwirklichten und eben verbunden mit der Perspektive, dass vieles darauf hindeutet, dass man hier erstmal eine weitere Zuspitzung erleben wird. Das Ganze erfolgt dann aber nicht irgendwie oder provoziert keinen großen gedanklichen Bruch mit dem, was so an gesellschaftlichem Handeln stattfindet, sondern eher ja halt eine Affirmation, indem man sich denkt, ja, so wird es halt kommen müssen, schotten wir uns ab und solange es noch ein bisschen Zerstreuung gibt, ist doch ganz gut. Das könnte man etwas zynisch sagen, dass hier immerhin ein grundsätzliches Problembewusstsein vorhanden ist, was auch nicht immer der Fall ist. Teilweise ist medial auch ein ziemlich verkrampfter Zweckoptimismus zu beobachten. Ein anderer Kollege im Spiegel hat in einer Kolumne vom vergangenen November zum Beispiel ausgeführt, es ist leider so, dass uns Journalistinnen und Journalisten kaum etwas so sehr elektrisiert wie die Aussicht auf eine finstere Zukunft. Keine Redaktion zeigt auch nur das geringste Interesse, wenn hunderttausende Verkehrsampeln in Deutschland mal wieder tadellos funktioniert haben. Aber wenn nur eine einzige Ampel ausfällt, wird es für uns spannend. Ob wir mit dieser Haltung immer maßstabsgetreu die Wirklichkeit abbilden, darf freilich bezweifelt werden. Also das finde ich schon ein beachtliches Stück, so die verschiedenen sich gegenseitig verstärkenden Krisen der Gegenwart mit einer defekten Ampel bei hunderttausend Funktionierenden in einem Bild gleichzusetzen. Aber tatsächlich scheint dieses Bedürfnis ein recht großes zu sein. Zum Beispiel hat Zeit Online eine ganze Rubrik eingerichtet, in der man sicher sein kann, nicht durch negative Schlagzeilen belästigt zu werden. Hier finden Sie ausschließlich erfreuliche Meldungen und inspirierende Texte. Zum Beispiel das Geheimnis der guten Nudel. Jetzt wäre so ein bisschen der Versuch, der hier gestartet werden soll, einerseits diese ganzen Probleme in ihrer Dimension ernst zu nehmen, ohne sich da was schön zu nehmen und gleichzeitig aber auch nicht in so eine Art Fatalismus zu verfallen nach dem Motto, jetzt ist die Kiste eh gelaufen, da lässt sich nichts mehr machen. Und ein ziemlich zentraler Gedanke dabei ist, dass man es eben nicht mit irgendwelchen Naturgesetzen zu tun hat, die die Menschheit dazu zwingen, sich die eigene Lebensgrundlage immer weiter zu sabotieren, sondern es da durchaus Prozesse im Hintergrund laufen, die vielleicht nicht immer bewusst gemacht werden, aber die letztendlich auf menschliches Handeln zurückzuführen sind und damit grundsätzlich veränderbar. Dabei ist so ein bisschen die Kernthese, die in Verbindung mit diesen verschiedenen Problemfeldern jetzt gebracht werden soll, dass die Produktion abstrakten Reichtums gegenwärtig an die Grenzen ihrer Entwicklungsfähigkeit stößt. Was vielleicht ohne vorherige Auseinandersetzung mit so, sage ich mal, Publikationen aus dem Spektrum der Wertkritik einigermaßen unverständlich erscheinen mag. Aber der Gedanke dabei ist, dass wir es einmal mit einer historischen Gesellschaftsformation, historisch spezifischen Gesellschaftsformation zu tun haben, und dass dieses Problem des abstrakten Reichtums ein ziemlich zentrales ist, was von so elementarer Bedeutung in dieser ganzen Gemengelage scheint, dass ohne einen wirklich grundlegenden Bruch mit diesem Prinzip der abstrakten Reichtumsproduktion auch nicht wirklich, oder mir die Kreativität fehlt, wie große Auswege aus der Krise denkbar sein sollen. Ich habe hier nochmal als Abstoßungspunkt die vorangegangenen Wirtschaftsdefinitionen eingebaut. Ich lese sie jetzt nicht nochmal vor, aber der meiner Meinung nach interessante Kontrast ergibt sich daraus, dass natürlich sehr schmeichelhaft für die Individuen selbst ihnen grundsätzlich rationales Handeln unterstellt wird. Und im Gegensatz dazu wäre der hier vertretene Standpunkt einer, der unterstellt, dass übergeordnet hier nicht wirklich was Rationales an den ganzen Vorgehen festzustellen ist, sondern dass man es eher mit einer Art unkontrollierten Eigendynamik einer Verselbstständigung eines Selbstzwecks zu tun hat, der sich im Wesentlichen darauf zurückführen lässt, aus Geld mehr Geld zu machen. Wie eingangs angedeutet, habe ich meine Schwierigkeiten so ein bisschen damit, dass Wirtschaften einfach die bestmögliche Verteilung oder bestmöglichen Strategien, menschliche Bedürfnisse zu befriedigen, umfassen soll, weil, wie hoffentlich durch genügend Beispiele klar gemacht ist, da erhebliche Diskrepanzen zur feststellbaren Realität gibt. Und in dem Zusammenhang vielleicht eine ganz interessante Anekdote ist, ich habe eine kleine Unterhaltung gehabt mit einem Pressesprecher eines großen Autobauers, der zu meiner großen Verwunderung ziemlich profunde Marx-Kenntnisse vorweisen konnte, dann auch ein bisschen eine andere Strömung vertritt, aber sich ein bisschen darüber lustig gemacht hat, dass es dort sehr viele sogenannte High Potentials in dem Betrieb gegeben hat, die an Spitzenuniversitäten Wirtschaftswissenschaften studiert haben und die tatsächlich nie groß über eine Unterscheidung zwischen Tauschwert und Gebrauchwert nachgedacht haben sollen, was ich doch bemerkenswert finde, weil diese fast schon kindlich naive Vorstellung, dass der Sinn der Produktion nur darin steht, Menschen mit nützlichen Gütern zu versorgen, schon eine ja, irgendwo belustigende Komponente hat. Ich bin mir jetzt unsicher, inwiefern es den Rahmen sprengen würde, da diese Gesamtaspekte noch ein bisschen zu vertiefen. Im Kern geht es darum, dass der konkrete Inhalt oder Nutzen im Sinne einer Brauchbarkeit für irgendwas von einer hergestellten Ware im Grunde ziemlich irrelevant ist oder zumindest völlig zweitrangig gegenüber dem Phänomen, dass sie sich eben zu Geld machen lassen muss. Und daraus ergeben sich schon diverse Implikationen, die ja eine Auseinandersetzung mit dem Ganzen schwierig machen. Was ich gerne noch als Aspekt anführen wollte, bevor es dann bald zur Diskussion übergehen kann, ist, dass wir mit dem sehr seltsamen Phänomen konfrontiert sind, dass es eine kapitalismusspezifische Unterscheidung von stofflichem Reichtum und abstrakten Reichtum gibt, die irgendwo gewohnt und dadurch vermeintlich selbstverständlich erscheinen mag, aber eben auf andere Sozietäten der Menschheitsgeschichte so nicht zutrifft. Also es ist eine ziemlich einmalige Unterscheidung. Und der Gag an der ganzen Sache ist, dass irgendwie der abstrakte Reichtum einen höheren Bestimmungsfaktor erreicht hat als der stoffliche. Also dass diese Produktion des abstrakten Reichtums in Form des Geldes wichtiger geworden ist als die reelle materielle Welt, die mehr oder weniger degradiert wird zum Treibstoff der Kapitalbewegung. Ich würde sagen, dass ich das an dieser Stelle nicht weiter ausbreite und wir allmählich in die Diskussion übergehen können, sofern es Fragen gibt. Und würde mich dann an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit hier bedanken.